Geh bei den Rhythmstone, sie mögt auch tanzen, go. Immer ich schaff du Gumbo wie von Dablo 10 hoch. Geh bei den Rhythmstone, sie mögt auch tanzen, go. Und wenn du Rhythmkrakeln hast, hat nicht Komo dich noch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Wie heb Joe wat nöd bracht? Blat, blat, klatsch. Ken war der Rhythmstone, sie mögt auch tanzen gold. Immer ich auf Togumbruck wie von Dablo 10 hoch. Ken war der Rhythmstone, sie mögt auch tanzen gold. Und der Lud Rhythmkraken und es dann nicht komm und ich noch. Ken war der Rhythmstone, sie mögt auch tanzen gold. Nicht nur zu löten.